wenn ich aufwach, das erste, was ich tue. Ich nehme eine Zigarette und rauche mich an den Buch. Ich brauche diesen Morgen, sonst komme ich nicht klar. Denn mit einer Ladung wird alles wunderbar. Ich brauche Nikotin. Ich brauche Nikotin. Probleme mit der Lunge, die gibt es bei mir nicht.